Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Dankeschön, Herr Ünal. Für die Fraktion Piraten spricht nun Herr Lammler. So, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen in den Arztpraxen und Krankenhäusern und zuletzt liebe Patienten. Im Jahre 2003, dem Jahr immer knapper werdender finanzieller Polster der Krankenkassen, musste eine Lösung her, am besten ein Gesetz. Das Ganze nannte man dann Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja, hört sich erstmal toll an, war es aber scheinbar nicht, denn sonst müssten wir uns heute nicht darüber hier unterhalten. Unter einer ganzen Reihe von kleinen Maßnahmen und Reförmchen gab es eine Sache, die für ganz besonders viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich die geregelte Zuzahlung beim Arztbesuch, auch Praxisgebühr genannt. Die genauen Details, die sollten Ihnen inzwischen allen bekannt sein. Jetzt gibt es diese Praxisgebühr schon seit circa 8 Jahren und zum Teil führt diese Regelung zu wirklich seltsamen Absurditäten. Lassen Sie mich mal ein Beispiel aufführen. Eine Person stürzt mit einem Fahrrad, verletzt sich am Fußgelenk und wird vom Rettungsdienst in eine chirurgische Notfallambulanz gebracht. Dort angekommen wird er zuerst nach seiner Krankenversicherungskarte gefragt und ihm dann die Zahlungsaufforderung für die 10 Euro Notfallgebühr überreicht. Anschließend legt dieser Mensch eine Odyssee durch das ganze Krankenhaus hin, um diese 10 Euro an der Krankenhauskasse zu bezahlen, ehe er wieder zurück in der Notfallambulanz angekommen, erst dann nach dem genauen Unfallhergang gefragt wird. Zur Erinnerung, der Fuß ist immer noch kaputt. Diese Geschichte habe ich jetzt nicht etwa erfunden oder habe sie irgendwo gehört. Nein, vielleicht wissen es einige von Ihnen. Noch bis vor ein paar Monaten war ich selbst Rettungsassistent und tätig im Rettungsdienst und durfte Verletzte in ein Krankenhaus bringen und anschließend dort dem massiv unterbesetzten Pflegepersonal in der Notaufnahme helfen bei der Aufnahme der Patienten in den Computer, weil sie mit Verwaltungskram umfänglich ausgelastet waren. Dieses Gesetz sollte die Eigenverantwortung der Versicherten stärken und sogenannte Bagatellfälle, sprich blaue Flecken und triefende Nasen aus den Arztpraxen verbannen, um die Behandlungskosten zu senken. Stattdessen sorgte es für einen massiven Verwaltungsoverflow und generierte zusätzliche Kosten durch Personaleinsatz. Heute kann man dank mehrerer Studien sehr zuverlässig sagen, die Anzahl der Arztbesuche ist signifikant nicht weniger geworden und man muss sagen, die Praxisgebühr hat ihren Zweck verfehlt. Diese Gebühr generiert zwar fast 2 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen, aber das sind nur 0,2 Prozentpunkte des Beitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung. Stellt man diese Einnahmen den Verwaltungskosten der Krankenhäuser und Arztpraxen und den Kosten für entsprechende Mahnverfahren und den vielen weiteren versteckten Kosten gegenüber, wird erst recht deutlich, was für eine negative Bilanz das Ganze hat. Diese Praxisgebühr ist ein Bürokratiemonster. Es bindet wertvolle medizinische Kapazitäten. Die Aufgabe der Pflegekräfte und Ärzte ist nicht das Geld eintreiben, sondern die Behandlung und Versorgung ihrer Patienten. Einige Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben inzwischen gelernt, in diesem System zu leben und wurden zugleich kreativ. So werden Überweisungen auf Vorrat zu Hause gebunkert oder einfach größere Verpackungseinheiten der Medikamente gefordert, um nicht jedes Mal zum Quartal zum Arzt rennen zu müssen, um ein albernes Rezept zu holen. Diese Tatsache führt wiederum dazu, dass chronisch kranke Patienten, wie zum Beispiel Diabetiker, keine engmaschige Kontrolle mehr über ihre Zuckerwerte erfahren und schlimmstenfalls noch kränker werden, als sie schon vorher waren. Diese Praxisgebühr erzeugt also nicht nur zusätzlich Kosten durch Verwaltung, sie macht sogar die Menschen kränker, als sie vorher waren. Trotz der eindeutigen Faktenlage hält die Bundesregierung an dieser Regelung fest und ist scheinbar nicht bereit, auch nur ein bisschen sich zu bewegen. Die gesetzlichen Krankenkassen und Gesundheitsfonds stehen derzeit finanziell ganz gut da, das wissen wir ja alle. Es gibt also keinen Grund, die Kranken weiterhin so zu belasten. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass dieser Antrag hier von der FDP im NRW-Landtag gestellt wird, denn wenn ich mich recht erinnere, dann gehört der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr der FDP-Bundestagsfraktion an. Vielleicht sollten Sie mit ihm mal ab und zu telefonieren und sich austauschen, denn ich denke, die Zuständigkeit ist ganz klar geregelt. Dann grüßen Sie... Herr Lindner, grüßen Sie schön zurück. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns an dieser Stelle einmal über Parteigrenzen wegsehen. Lassen Sie uns mit gesundem Menschenverstand zumindest ein Stück dazu beitragen, dass diese Regelung ein Ende hat. Ich habe daher meiner Fraktion empfohlen, diesem Antrag zuzustimmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Lammler. Und wie ich eben erfuhr, war das Ihre erste Rede. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir freuen uns über diesen Einstand. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.